achte Sterne und mein Herz ein Land von Asche zugedeckt, nie geboren, wünschte ich mich und ich hielt mich in der Nacht versteckt. Keine Stimme hörte ich und keine Sonne sah ich mehr. Sag, wer bin ich? Fragte ich die Nacht und die Asche wog so schwer. Und die Nacht sprach sie, der Morgen. Zukunft sein. Bau ein Schloss wie ein Tor.